1. Diocese Leid ist dem Musikmeister Jedathan gewidmet und wird von Asaph als Psalm verfasst. 2. ICH Richter mein Stimm flehentlichen Gotten schrei laut im Hilf, in der Hoffnung, dass mein Bitte erhört. 3. In Zeiten großer not such ICH beharrlich die Nahe des Herrn, wo bei ICH nacht unermüdlich mein Hand aus Streck, da mein Seel jeglichen Trost verweigert. 4. When ICH and Gott denk, muss ICH schufsen und warend ICH über mein Lage Nachgrubel, schwindet allmalig mein geistig Kraft. 5. Du verhinderst, dass ICH mein Organ schließ, weshalb ICH so beunruhigt bin, dass mir die Wörter am Sprechen fehlen. 6. ICH reflekte über die Vergangen in Tage und beschäftige mich intensiv mit den Jahren, die bereits lange zurück liegen. 7. Waren der Nacht erinnere ICH mihin mein Lieder, denk tief in meinem Hasen Nack und lasse meinen Geist grundlich forschen. 8. Word der Herr ans tat sacklich für immer verstesen oder bestet die Möglichkeit, das ans künftig wieder sein nicht erweist. 9. Ist sein gütig zuwending endgültig erschöpft, und hat sein Versprechen für allkommenden Generation in sein Gültigkeit verloren. 10. Hat Gott etwa Verges sen, barmherzig zu sein oder hat sein Mitgefühl auf Grand Sein Zorns dauerhaft verschlossen? 11. Schließlich kam ICH zu dem Schluss, dass mein tiefster Schmerz darin liegt, dass der Höchste nicht mehr so handelt wie früher. 12. Denequil ICH mir die Taten des Herrn vergegen wortigen und mich bewussten die Wunder erinnern, die du vor langer Zeit vollbrachtest. 13. ICH bebesichtig, über den Gesamtes Werken nach zu denken und mich intensiv mit deinen bedeutenden Taten auseinanderzusetzen. 14. O Gott, dein Handeln ist heilig und erhaben, welcher ander Gott konnte Gemmel so großartig sein wie du. 15. Du bist der Gott, der außergewöhnlich Wunder vollbringt, und du hast den Markt unter den verschiedenen Volken eindrucksvoll demonstriert. 16. Mit gewaltiger Kraft hast du den Volk erlost, indem du die Nach kommen von Jacob und Joseph aus der Nächtschaft befreitest. 17. Als die Wassermassen dich erblickten, O Gott, begannen sie zu beben, und selbst die tiefsten Fluten gerieten in heftiges Zittern. 18. Die Dichten Wolken ergesen gewaltig Regimengen, waren der Donnergrollten den Blitz y fehlen al Richtungen schossen. 19. Den Donnerstimm holte im Wirbelsturm wider, Blitzer helten den gesamten Erdkreis, und die Erde selbst begann zu schwanken und zu beben. 20. Den Weg führte mitten durch das Meer und den Fad durch gewaltig Wassermassen, obwohl den Spuren vernehmen den erkennbar wären. 21. Schließlich hast du den Volk wie ein Herd geführt, wobei du dich der Leitung von Mose und Aaron bedientest.